laufe nachts auf der Suche durch die Gegend. Das Böse packt, das Böse packt. Ich laufe nachts auf der Suche durch die Gegend. Das Böse packt, meinen Körper zieht die Fäden. Warum habe ich gedacht, dass ich dem Kreislauf nur entrinne? Doch versucht dieses Böse überhand zu gewinnen. Und die Stimmen aus dem Jenseits, sie erteilen die Befehle. Wie ein Todesengel, der auf Erden hier verweilt. Teuflischer Dämon in der menschlichen Gestalt. Und ich such euch alle heim, weil der Hunger steigt und treibt. Meine Zähne bohren sich tief durch dein Fleisch. Knochen werden dann zerteilt und die Gelenkflüssigkeit, sie wird sich nebenbei genüsslich einverleibt. Und keiner kann entkommen, wenn das Unheil sich verteilt. Krankes Wesen, kranker Planet. Und all diese Leichen, ja, sie pflastern meinen Weg. Kranker Verstand und krankes Leben. Ich wollte Buße tun, doch kann mir selbst nicht mehr vergeben. Krankes Wesen, kranker Planet. Und all diese Leichen, ja, sie pflastern meinen Weg. Kranker Verstand und krankes Leben. Ich wollte Buße tun, doch kann mir selbst nicht mehr vergeben. Meine Hände voller Blut und auf den Lippen droht ein Lächeln. Dein Schädel ist zertrümmert, das Gehirn nur noch ein Fetzen. Dicke Kopf eingedrückt, denn ich musste ihn zerquetschen. Du wolltest schreien, doch kannst es nicht mehr rauspressen. Und wie dein Name lautet, das habe ich vergessen. Ich gebe dieser Welt nur ein einziges Versprechen, dass ich jeden Menschen und das bis zum allerletzten auslöschen werde, um die Erde noch zu retten. Vom Wahnsinn besessen legten sie die Ketten, die mich halten, viel zu schwach. Und ich konnte sie durchbrechen mit reiner Willenskraft. Und jetzt bin ich auf der Jagd, komme meinem Ziel näher, Stück für Stück und Tag für Tag. Krankes Wesen, kranker Planet. Und all diese Leichen, ja, sie pflastern meinen Weg. Kranker Verstand und krankes Leben. Ich wollte Buße tun, doch kann mir selbst nicht mehr vergeben. Krankes Wesen, kranker Planet. Und all diese Leichen, ja, sie pflastern meinen Weg. Kranker Verstand und krankes Leben. Ich wollte Buße tun, doch kann mir selbst nicht mehr.